Ja, auch von uns. Hi, moin, wie auch immer. Wir haben uns auch mit so ein paar Dingen beschäftigt, die wir in die Sendung reinbringen möchten. Was haben wir denn da so? Einmal haben wir über den Widerstand 2020 gesprochen. Mhm. Dann hatten wir noch was zu... Zu einer Demo, die hier auch stattgefunden hat. Genau. Für Freiheitsrecht, glaube ich. Und dann haben wir noch ein bisschen was Geschichtliches. Genau. Und genau, damit werden wir euch heute beschäftigen. Genau. Viel Spaß. Viel Spaß mit der Sendung.